Am Nachmittag kamen vor der deutschen Botschaft in Belgrad serbische Demonstranten zusammen, um gegen die drohende Gefahr einer faschistischen deutschen Politik zu protestieren. Sie haben schon richtig verstanden, meine Damen und Herren. Seit die Bonner Regierung unter dem Eindruck der Kämpfe in Kroatien die Anerkennung Kroatiens und auch Sloweniens in Aussicht stellt, werden die Deutschen ziemlich unverblümt als potenzielle Okkupanten angefeindet. Über die Demonstration berichtet Georg von Hübenet. Die erste Protestdemonstration jugoslawischer Bürger vor der Botschaft der Bundesrepublik Deutschland in Belgrad seit dem Bestehen der diplomatischen Beziehungen beider Länder nach dem Zweiten Weltkrieg dauerte etwa eine Stunde. Dieser Protest soll jeden Mittwoch so lange fortgesetzt werden, wie das offizielle Bonn und die deutschen Massenmedien nach Ansicht des Veranstalters nicht erkennen lassen. Die Situation der Serben, vor allem jene, die in der Republik Kroatien ihre seit Jahrhunderten angestammte Heimat haben, besser verstehen zu wollen. Initiator dieses Dauerprotests ist eine Gesellschaft für Solidarität mit den Serben in Kroatien und Bosnien. Serbische Intellektuelle, darunter vor allem Schriftsteller, sind Motor dieser Gesellschaft, die sich unter anderem auch das Ziel gesteckt hat, das intellektuelle Gewissen Deutschlands wachzurütteln, um sowohl den Deutschen als auch der Weltöffentlichkeit zum Bewusstsein zu bringen, dass die Politik der Bundesrepublik Deutschland nach ihrer Meinung auch darauf hinauslaufe, die faschistische Politik des heutigen Kroatiens und seines Präsidenten Franz Tuđman zu unterstützen. Auf den von Demonstranten aufgestellten Plakaten war unter anderem zu lesen, Tuđman Hitler oder ihr habt meinen Vater getötet, habt Nachsicht mit meinem Bruder. Es war allemal keine regierte Protestdemonstration, da sie vor dem Hintergrund echte Besorgnis der Beteiligten um ihre Landsleute stattfand. Der Hauptakzent dieses Protests lag nämlich auf den Gebieten der Nazi-Vergangenheit Kroatiens und der Betonung der Gefahr, dass die offizielle Politik der Bundesrepublik Deutschland nicht genügend von der Geschichte aufgezwungenen nationalen Empfinden der in Kroatien lebenden Serben Rechnung trage. In den heute schwer umkämpften Gebieten von Slavonia, Baranja und Srem, die von serbischen Freischirmern weithin kontrolliert werden, sind 1941 bei der Richtung des kroatischen Faschisten Ustascher Staat 700.000 Serben, Juden und Roma aus rassischen oder religiösen Gründen umgebracht worden. Der kroatische Staatspräsident Tuđman verkörpert mit Sicherheit keinen Ustascher Staat, aber die Angst der Serben vor dem Gewalttod ist noch lebendig. Diesen Umstand dürfen die Deutschen nicht aus den Augen verlieren, dass diese Ängste der Serben für die offizielle Tagespolitik Serbiens und der Armee rücksichtslos missbraucht werden, steht auf einem anderen Blatt. Was vor dem gescheiterten Moskauer Putsch nur langsam und zögerlich vonstatten ging, nämlich der Umbau der staatlichen Strukturen, geht nun zügig und ohne erkennbare Hemmnisse vor sich. Die Partei und der KGB, einst allmächtig, spielen nur noch Nebenrollen bei der Neuordnung des Riesenreichs. Präsident Gorbatschow legte heute dem sowjetischen Parlament einen Gesetzesentwurf zur Abstimmung vor, welcher die zukünftige Staatsstruktur regeln soll. Ob Gorbatschow mit seinem Entwurf die Zustimmung der Abgeordneten fand, sagt Ihnen nun Eduard Neumeier.